Dropkick Drummer 178. Ja, was soll man dazu sagen? Wir sind auch wieder mal da. Hallo Thomas erstmal. Bonjour, Armbanduhr. Was ist denn die Quersumme heute? Oh, ja, das bin ich schon gar nicht mehr gewohnt. Das ist 16. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Nein, es ist 16. Puh. Ausnahmsweise richtig. Ach. Was hast du denn eigentlich in diesem Jahr im letzten Zeugnis für eine Note in Mathematik gehabt? Das willst du gar nicht wissen, glaub mir. So, mal deine ganzen Noten durch in diese Sendung jetzt. Nein, ich habe erstmal eine andere Durchsage zu machen, und zwar unser neuer Titelsong. Unser neues Intro war gerade zu hören, das Intro vom Song Dead End Road, so heißt der, von Shirley Bean. Das ist wahrhaftig eine Band aus Berlin, die ihren eigenen Musikstil mit Punk and Roll betitelt. Mhm. Ja, das ist eine ganz interessante... Und die stellen auch Musik sozusagen kostenfrei zur Verfügung? Das ist richtig, da kann man dann einfach mal gucken auf shirleybean.de. Da gibt es die ganzen Alben zu hören, runterzuladen. Man kann bei Amazon noch wahrhaftig ein Album kaufen, habe ich vor der Sendung noch einmal rausgefunden, schnell. Und das ist schöne Musik. Punk and Roll. Stimmt gar nicht. Ich war nicht letzte Woche, die Woche läuft ja noch. Ich war diese Woche auch in Berlin. Was hast du da gemacht? Ich hatte von der Arbeit aus einen Termin im Bundesinnenministerium. Aber mehr darf ich dazu nicht sagen. Okay. Das ist immer so eine fiese Sache. War das Knacken gerade bei deiner Seite? Ganz laut geknackt. Das klang so, als wenn, gerade als ich Bundesinnenministerium gesagt habe, als wenn jetzt quasi die Sicherheitsdienste sich eingeschaltet haben und uns abhören. Das war der Zensierton. Das heißt, wir sollten nicht so viel über politische Themen reden, denn wir sind ja ein Wrestling-Podcast. Nein, also dieser Ton, der kam weder von mir noch von dir, sondern vom Telefon natürlich. Von der Leitung, wer weiß. Also werden wir ab jetzt abgehört. Genau, wir werden abgehört und die Aufnahme wird weiterhin mitgeschnitten. So, ich möchte noch etwas anderes sagen. Ich möchte gerade mal ein bisschen hier Dank ausrichten an die Leute, die uns weiterhin hören. Und zwar, man muss sagen, es ist 3 bis 4 Monate jetzt her, wirklich schon, seit wir das letzte Mal wirklich regelmäßig unsere Folgen hier ausgestrahlt haben, hochgeladen haben und so weiter. Ich weiß. Das war so April vor WrestleMania, haben wir dann aufgehört, das regelmäßig zu machen und, gestern habe ich dann... Ich habe nicht mehr so viel Wrestling geguckt. Wir beide wohl nicht mehr. Mirko, der bereitet sich jetzt immer so gut auf die Schulaufgaben vor, dass er quasi die 2,3, seine Vorgabe, den Notendurchschnitt 2,3, in schätzungsweise 17 Jahren erreichen wird. Genau, daran muss es gelegen haben. Naja, auf jeden Fall, gestern habe ich dann hier Durchsage gemacht, dass wir zurückkehren heute und es haben sich einige Leute gefreut, ich habe einige Nachrichten bekommen und deswegen vielen... Hast du denn eine Durchsage gemacht? Ja, auf hier www.podcast.com, unserer offiziellen Seite, die übrigens jetzt auch ein neues Design bekommen hat zum Neustart, passend dazu. Und ich habe Nachrichten bekommen, Kommentare wurden geschrieben und an der Stelle möchte ich einfach nur mal vielen, vielen Dank an die treuen Zuhörer richten, die auch nach 4 Monaten ohne wirklich regelmäßige Ausgaben noch dabei sind und sich direkt gefreut haben. Vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr, dass unser Produkt weiterhin gut ankommt, auch wenn wir lange nichts mehr gemacht haben. Ja, Bom, da baut sich jetzt natürlich, bevor wir aufgenommen haben, schon mal hohen Druck auf. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir das anhalten können. Wir machen das einfach so wie immer. Und sollten wir ja aufnehmen bei dem Pay-Per-View vor Money in the Bank. Was war denn das überhaupt? Das war No Way Out. Bei dem fangen wir aber natürlich nicht an. Der ist schon ein bisschen lange her und so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Wir fangen so an, dass wir direkt wieder... Sag mir nochmal was bei No Way Out. War das John Cena gegen John Laurinaitis? Nee, da gab's... Nee, das war Over the Limit. Das haben wir, glaube ich, sogar noch besprochen. Oder zumindest... Okay. Ja, das haben wir besprochen. Nee, das war John Cena gegen Big Show im Steel Cage unter anderem. Und es war nicht... Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Cena hat, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Naja, es ist zugegebenermaßen nicht so schlimm, dass wir den Pay-Per-View ausgelassen haben. Der war zwar insgesamt durchaus unterhaltsam anzugucken, aber letztlich ist da nicht wirklich was passiert. Das waren 3 Stunden, die sind so dahin geflossen, man fühlte sich unterhalten, mehr nicht. Also einer dieser typischen B- bis C-Pay-Per-Views, Lückenfüller und so weiter. Es macht nichts. Aber ich muss sagen, ich gucke zurzeit mit großer Begeisterung TNA. Von TNA die Impact Shows. Das weiß ich, also allerdings wollen wir uns... Vor 3 Jahren den Vince Russo raus 3 Jahre sehr schön gewesen. Da sie seit vor 3 Monaten den Vince Russo rausgeschmissen haben und dieser wie heißt der Kerl von WWE, der früher bei WWE war. Kann ich den jetzt sehen? Da. Bruce Pritchard. Seit der quasi da die Creative-Geschichten übernommen haben, ist das ja richtig gut. Also ich war überrascht, ich habe das vom selbst wäre ich gar nicht drauf gekommen, das zu gucken. Ich habe nur gehört dann im Wrestling Observer Podcast, dass die immer wieder gesagt haben, beste Wrestling Show die Woche war wieder Impact. Und dann haben sie irgendwann erzählt, dass der Vince Russo da rausgeschmissen worden ist. Und dann habe ich gesagt, dann guckst du dir das auch mal an. Das kann man sich ja auf YouTube ganz gut angucken. Und da muss ich sagen, da haben die wirklich recht. Das ist zurzeit die beste Weekly Wrestling Show. Ja, da hört man viel von. Allerdings muss ich sagen, heute werden wir uns erstmal absolut auf die WWE konzentrieren. Und nächste Woche können wir... Da ja dann auch Aces and Aids. Ja, diese Woche erstmal absolut WWE und ich denke, nächste Woche können wir dann nebst der 1000. Raw, die natürlich zu besprechen ist, auch noch ein bisschen TNA reinschieben. Denn, Was das ist, wenn ich sage Aces and Aids? Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit TNA zusammenhängendes und da ich TNA jetzt nicht verfolge... War schon wieder so ein Knacken. War das ein Knacken? Das klang fast, als würdest du ins Mikro husten. Ja, so klang das, aber ich habe nicht gehustet. Okay. Naja, vielleicht werden wir jetzt ja nicht mehr abgehört, vielleicht haben die Behörden gemerkt, dass wir... Als letzte Bemerkung dazu, nur ganz kurzer Kommentar. Aces and Apes ist so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Nexus und NWO Storyline. Okay, ist es ein Tag-Team, ist es eine Storyline? Nee, ist kein Tag-Team. Das sind irgendwelche Maskierten, wo man noch nicht weiß, wer das sind. Die sehen so ein bisschen aus wie Rocker. Mhm. Und das ist eine ganze Horde. Das sind nicht nur irgendwie 2-3 Leute. Und die haben am Anfang Sting attackiert. Dann haben sie Hogan attackiert. Der Hogan, da musste ja sowieso, hatte ja sowieso eine Operation. Dann haben die das quasi in die Storyline eingebaut, dass sie ihn so verprügelt haben, dass er ins Krankenhaus musste. Und in der letzten Show haben sie etliche attackiert. So Kurt Engel ist mir hängen geblieben und ich weiß nicht, noch ein paar andere auch. Mhm. Naja, also wir werden dann nächste Woche auf jeden Fall auch mal auf TNA eingehen, denke ich. Da der letzte Pay-Per-View ist schon ein bisschen herzugegebenermaßen, aber man kann ja mal auf die Weeklies gucken. Da ist ja auch einiges passiert, so, da kommt ja direkt eine Sicherheitswarnung. Wenn man zu viel über TNA redet, da kommt direkt der AVG und will seinen automatischen Scan hier durchführen, ob dann schon Viren gefunden wurden oder... Und, pass auf, man muss ja nochmal dazu sagen, dass nachdem CM Punk und Daniel Bryan schon Heavyweight Champions waren und beide ja aus Ring of Honor kommen, dass jetzt mit Austin Aries bei TNA auch ein ehemaliger Ring of Honor Champion Heavyweight Champion geworden ist. Und der bei dem Austin Aries muss ich immer dran denken, der hatte bei Ring of Honor mal vor Jahren dieses sagenumwobene 90-Minuten-Match gegen Bryan Danielson damals noch. Mhm. Bei Testing the Limits. Also das war ein unglaubliches Match. Das war, glaube ich, 2 out of 3 falls und das ging wirklich 1,5 Stunden, ein Match. Mhm. Das war nicht langweilig. Schade, dass man solche Matches dann doch eher schlechter bekommt. So, mehr zu TNA nächste Woche. Da habe ich mir bei Ring of Honor dann sogar die DVD wirklich bestellt und habe das Ding auf DVD. Okay. Das musste man damals noch aus Amerika... Nee, das war damals noch die Zeit, als man bei Power Wrestling Ring of Honor DVDs bestellen konnte über die Webseite. Naja, mehr zu TNA nächste Woche in Dropkick Drummer. Wir wollen uns jetzt erstmal auf den WWE Pay-Per-View des vergangenen Wochenendes, des vergangenen Sonntag-Montags konzentrieren und fokussieren. WWE Money in the Bank 2012 ist über die Bühne gegangen aus Phoenix, Arizona, aus dem US Airways Center. Du hast die Veranstaltung gesehen? Ja, natürlich. Sehr gut. Ich sehe ja jede Veranstaltung. Natürlich. So, es gab eine Pre-Show. Ja. Das ist schon wieder gut. Jetzt werden wir wieder abgehört. Ja, was ist nicht, hoffentlich ist das nachher auf der Aufnahme nicht so wie bei mir. Ich kriege jedes Mal, als wenn ich einen Elektroschlag auf die Ohren kriege. Ja, es ist relativ genauso hier. Ja, das ist ja eine wunderbare Erfahrung für die Hörer. Ja, ich denke, ganz so laut ist es nicht. Ich habe das hier ja alles geregelt mit der Lautstärke. Na, hoffentlich. Ich weiß nicht, was es ist. Also. Ich auch nicht. Und ich puste auch nicht ins Mikro. Hoffe ich zumindest. So. Nee. Hast du die Pre-Show gesehen? Wahrscheinlich ehrlich. Nein. Okay. In der Pre-Show gab es ein Non-Title-Match. Kofi Kingston und R-Truth konnten Hunico und Camacho via Little Jimmy von Truth an Camacho besiegen. 8 Minuten 22 ging der Spaß. Das war so ein typisches Pre-Show-Tag-Team-Match eigentlich, wo man sagt, ja, war gut, und dann ist es auch weg. Das ist eigentlich komisch, weil ja in der Hauptshow gab es ja ein Tag-Team-Match, der sozusagen Number-One-Contender, aber gegen andere. Weißt du, warum die das gemacht haben, dass sie nicht gleich das Titel-Match gemacht haben? Wollten die nicht noch ein Titel-Match auf dem Pay-Per-View oder weshalb? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich komisch, dass die eigentlichen Champions irgendwie in der Pre-Show abgespeist werden und die Nummer 1 Herausforderer in der Hauptshow und dann auch noch verlieren. Ja, die Champions, die waren in der Hauptshow ja am Kommentatorenpult, ich weiß nicht. Also man hat das Titelmatch dann ja bei der 999. Raw gebracht. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und Oh, ja, richtig, da war ja irgendwas. Ja, da hat man es dann gebracht und naja, ich weiß nicht. Also momentan bringt man für Raw immer etwas besonderere Dinge und vielleicht dachte man sich da, okay, das ist doch ein guter Augenblick, um das zu bringen, dann können wir noch ein bisschen die Storyline weitermachen und müssen den Pay-Per-View nicht mit Storyline belasten, die nach dem Match dann noch weitergeht und können das Match schnell abhaken. Vielleicht lag es am Zeitmanagement. Das ist so ein bisschen wie bei TNA zur Vince Russo-Zeit. Vielleicht ist ja nachdem Vince Russo von TNA rausgeschmissen worden ist, vielleicht ist er ja zu WWE zurückgewechselt. Ich finde es okay so. Hatte ich kein Problem. Das war ja quasi das Titelmatch nicht beim Pay-Per-View, sondern in der freien Show bringt. Und beim Pay-Per-View dann quasi die Sachen, die man früher in den TV-Shows gemacht hätte. Aber ich finde das durchaus verständlich, dass man momentan für Raw etwas die größeren Sachen bringt, jetzt wo das so zu der Jubiläumszahl hingeht. Das war ganz okay. So, jetzt lass uns mal anfangen. Das erste Match auf der Card war das World Heavyweight Championship Contract Money in the Bank Ladder Match. Also die Show fing mit einem Money in the Bank Ladder Match an und endete mit einem Money in the Bank Ladder Match. Was, also insgesamt muss ich am Ende sagen, fand ich die Platzierung der Matches doch ziemlich gut gemacht. Von den Money in the Bank Matches würde ich dir zustimmen. Bei den anderen Matches war ich mit der Reihenfolge nicht so einverstanden. Ich fand's eigentlich okay alles. Doch, ich fand's gut. Also, wer stand in dem Match? Das waren Dolph Ziggler, Christian, Cody Rhodes, Damian Sandow, Santino Marella, Sin Cara, Tensai und Tyson Kidd. Tyson Kidd hat übrigens hier einige sehr schöne High-Flying-Actions gezeigt. Er war so der Shelton Benjamin des Matches und hat da auch wirklich Jubel für bekommen. Und es war ein gutes Publikum in Phoenix, Arizona, wo WrestleMania, ich glaube, 26 war es, auch stattfand. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das war ein interessantes Ladder-Match. Money in the Bank Ladder-Match, das war interessant. Ich kann mich noch dran erinnern, zum Beispiel WrestleMania 23, da haben wir beide dem Money in the Bank Ladder-Match im Opener 5 Sterne gegeben. Das Match hier, das war kein... Nein, das war kein 5-Sterne-Match, aber das hat ein interessantes Gefühl in mir geweckt, was ich vorher noch nicht so hatte bei einem Money in the Bank... Ja, bei einem Money in the Bank Ladder-Match. Und zwar... Dieses Match, machte auf mich einen sehr durchchoreografierten Eindruck, nicht negativ gesagt, aber das war wirklich ziemlich Nonstop-Action. Also da gab es wenig Atempausen. Es ging wirklich ein Spot nach dem anderen. Und es waren... Es war ja mit sag ich mal, ich glaube knapp 18 Minuten oder so, war für so viele Leute in dem Match auch ja relativ kurz. Also da war dann wenig Chancen für Langeweile, sag ich mal. Ja, es ging eins nach dem anderen durchweg und keine Atempausen. Es gab auch Spots, zwar nicht so Spots, wo jemand von ganz nach oben von der Leiter irgendwie durchspringt oder sonst wo, aber es gab schon einige riskantere Spots, wo die ordentlich gegen die Leiter gekracht sind und solche Dinge. Ja. Es war ein guter Mix. Es gab ja unter anderem draußen diesen Spot, wo quasi nochmal das vom letzten Jahr wiederholt worden ist. Genau, Tensai hat Sin Cara mit der Powerbomb auch auf diese Leiter geschmissen, die da zwischen Ring und dem Kommentatorenpult abgestützt war. Diesmal ist die Leiter nicht durchgekracht, durchgebrochen, aber Sin Cara ist dann ordentlich wieder von der Leiter runtergefallen da. Glaubst du, dass das irgendwie vom WWE aus war, um den Sin Cara zu ärgern? Ich weiß es nicht, Sin Cara hat nicht allzu viel gezeigt in dem Match. Also der hat einiges abbekommen und naja. Der ist ja scheinbar auch bei den WWE-Offiziellen nicht ganz so beliebt. Nö, ist richtig. Er ist ja wohl relativ arrogant und fühlt sich ganz gut. Also kann man sich da durchaus vorstellen. Und dann hat er ja gleich den Verstoß gegen die Wellness-Policy und danach die sozusagen die Verletzungspause. Das heißt, er kriegt wahrscheinlich, hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld bekommen, als er damals von Triple H angeheuert wurde. Ja. Und hat aber bisher noch, hat auch schon relativ lange Ausfallzeiten. Mhm. Und irgendwie gegen Rey Mysterio scheinen sie ja, auch Rey Mysterio scheinen sie im Moment ja auch nicht so richtig gut zu sprechen zu sein. Da, weil er ja sich da, obwohl er gar nicht aktiv war, irgendwie, als er dann nur zu Besuch bei irgendeiner Raw-Sendung war, bei einer. Ja, musste er sich direkt einem entsprechenden Drogentest unterziehen. Durchgefallen ist. Ja, genau. Also Drogentest unterziehen, obwohl inaktiv, habe ich auch noch nichts von gehört vorher. Ja, und dann vor allen Dingen genau durchzufallen. Ja, gut, ne? Wenn man da erwischt wird. So, das ist schon, ziemlich seltsam. Das heißt, für die beiden Maskierten, wenn die nicht so viel Merchandising verkaufen würden, glaube ich, würde es denen schon deutlich schlechter gehen. Aber kurz danach war ja auch noch dieser Spot mit Dolph Ziggler, der von Tenza da über den Tisch geschmissen worden ist. Da haben viele gesagt, das war zu gefährlich. Ich bin gerade nochmal überlegen, welcher Spot du gleich nochmal meintest. War da durch diesen oder über diesen Stuhl und dann auf den Boden gefallen ist. Ja, der Spot an sich wäre nicht so gefährlich gewesen. Man muss sagen, Dolph Ziggler, der verkauft die Moves einfach immer extremst gut und extremst riskant und der hat sich da einfach ordentlich hingeschmissen. Ne? Nee, also hätte, wenn er sich das ein bisschen falsch getimt hätte, wäre er voll auf den Kopf gefallen. Ja, ja, ist richtig. Einige auch Wrestler selber, die ja wissen, wie diese Moves ablaufen, die sagen, das war deutlich gefährlicher als vieles, was viel schlimmer aussieht. Hm. Ja, Dolph Ziggler. Das ist auch die Angewohnheit von dem Dolph Ziggler. Der geht in die Extreme, muss man sagen. Dolph Ziggler verkauft die Sachen immer ziemlich extrem und riskant, ja. Also er hätte sich bei dem. Nicht nur das Verkaufen, also die Moves selber, die er macht, sind auch zum Teil sehr, sehr riskant. Ja, das ist ja in gewisser Sache auch Verkaufen. Naja, er hätte sich da auch einfach auf den Stuhl schmeißen können, also anstatt. Die Kunst vom Pro-Wrestling ist ja eigentlich, dass die Sachen sicher und ungefährlich sind, für den, der es durchführt, aber extrem gefährlich aussehen. Ja, und bei Ziggler sind sie dann auch extrem gefährlich. Extrem gefährlich aus, aber es ist halt häufig auch sehr, sehr gefährlich. Ja. Man sagen muss, dass Dolph Ziggler schon ein verdammt guter Wrestler ist, natürlich. Ja, natürlich ist er das. Er spielt dann nur so ein bisschen mit seinem Glück. Aber und das er noch, also er ist jetzt in seiner Hochphase und er spielt mit seinem Glück. Schon lange, lange Zeit und bisher hatte er ja auch immer noch Glück. Er hatte jetzt noch keine großen Ausfallzeiten und so weiter. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Das Problem wird dann später kommen. Ne? Für viele ist das dann so ähnlich wie bei dem einen British Bulldog. Nicht den, der dann relativ früh gestorben ist wegen Steroide. Wie hießen die denn? Davy Boy Smith ist der eine, der früher gestorben ist. Und dann gibt's ja noch den anderen. Wie hieß denn der andere? Ah, oh, Mensch, jetzt komme ich nicht mehr. Ach, das ist meine Zeit. Mensch, nicht Davy Boy Smith, der andere. Und mit im Originalnamen heißt er irgendwie Tom Dilling oder irgendwie sowas. Und der hat auch früher extrem gefährliche Moves gemacht. Das war auch so das Vorbild von dem, also in den 80ern. Das war auch so das Vorbild von dem Chris Benoit. Und der sitzt heute im Rollstuhl, weil der hat sich dadurch die Beine kaputt gemacht. Und das kann natürlich dann halt passieren, wenn du so riskante Moves machst. Und da muss man hoffen, dass der Dolph Ziggler mit 40 Jahren dann nicht auch irgendwann im Rollstuhl landet. Ja, das kann passieren, wenn er es übertreibt. Genau. So, dann das war das SmackDown Money in the Bank Match und Dolph Ziggler hat auch gewonnen. Ja, ich bin gerade mal am gucken, wenn du denn. Weißt du denn noch, wie er gewonnen hat? Ja, ich bin gerade erstmal am gucken, wenn du denn nebst dem Davy Boy Smith British Bulldog noch meintest. Meintest du The Dynamite Kid? Genau, The Dynamite Kid. Ja. Okay. Gut, hätten wir das geklärt. Er heißt mit Vornamen Tom irgendwas im echten Leben. Und er hat auch eine sehr interessante Biografie geschrieben. Und das muss auch ein ziemlich furchtbarer Mensch sein. Also sehr unangenehmer Zeitgenosse. Einige Wrestler haben das an sich. Es sind glücklicherweise wohl eher noch weniger, aber einige haben das an sich. Ja, Dolph Ziggler gewinnt. Also der muss auch extrem sein. Der soll wohl auch privat seine Frau schon irgendwie mit Pistole bedroht haben und allem möglichen Schnickschnack. Und die Drogen spielen da sicherlich auch eine Rolle. Dolph Ziggler hat gewonnen, am Ende haut der Christian nochmal ordentlich die Leiter runter. Da ist, also Christian steckt in diesem Match einiges ein. Auch mit den Leitern, einige Sachen, die da riskanter aussehen und so weiter. Er ist zum Schluss ja ziemlich mit dem Gesicht fast direkt auf den Boden geknallt. Ja, und es gab noch den anderen Spot, wo er diese Leiter noch so, so sehr seltsam gegen die Leiter gestoßen wurde. Also auf der Leiter auch selber stand und so. Also er hat einiges eingesteckt in dem Match. Die meisten haben ja auf Dolph Ziggler auch getippt. Also viele haben gesagt, entweder Dolph Ziggler oder Cody Rhodes. Und da gab es ja noch diesen einen Spot, wo Cody Rhodes oben auf der Leiter war, wo Vicky dann dazu gekommen ist. Ja. Und dann von hinten Dolph Ziggler, Zigzag, Leiter runter. Das war ziemlich gut. Und was auch interessant war, einmal ist Damien Sandow hochgeklettert und da hat das Publikum noch ganz schön heftig gewohnt. Starkes Ton, ja. Also Damien Sandow ist, ich muss ja sagen, verkörpert absoluten Heel. Mir gefällt dieser Charakter von dem Damien Sandow eigentlich ganz gut. Ja, aber er verkörpert definitiv einen absoluten Heel. Ja, ja. Auch wenn er es gut macht. Also er macht es natürlich gut, aber es ist absolut Heel. Aber ich finde ihn ganz gut, vor allen Dingen, wenn er nach seinen Jobber-Matches dann nochmal so ein Wagenrad durch den Ring kurz macht. Finde ich ganz lustig. Mhm. Was gibst du dem Match? Mir hat das sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, das waren diese Comedy-Cobra-Spots mit Santino. Die fand ich unangebracht. Und deshalb gebe ich dem 4 Sterne. 4 1/4 Sterne von mir. Wie viel? 4 1/4. Ja, 1/4. Ja, okay. Gegen ein bisschen Comedy habe ich nichts. Und in diesem Match war es nicht weiter schlimm, weil es halt genug andere Wrestler noch gab. So, weiter geht's mit dem, also wir werden die Zwischensegmente jetzt mal nicht alle noch besprechen. World Heavyweight Championship Match stand als nächstes auf der Card. Sheamus als Champion gegen Alberto Del Rio. Das war so ein Match, das hat mich gar nicht interessiert. Und in das Match bin ich auch irgendwie nicht so wirklich reingekommen. Also das war irgendwie so ein Match, das kann man für so ein Live-Publikum gut zeigen. Das Publikum ging auch mit, aber irgendwie hat mich das nicht interessiert. Ich bin nicht reingekommen. Es bestand für mich auch nicht wirklich die Chemie. Also Sheamus ist nicht der beste Wrestler. Der braucht einen... Wobei ich finde, er wird deutlich besser. Ja, aber er braucht einen doch noch weiter sehr charaktervollen Gegner. Und finde ich, Alberto Del Rio war da auch irgendwie fehl am Platz in dem Match. Und nee, da fehlt für mich definitiv die Chemie. Das möchte ich zwischen beiden nicht sehen. Da kann ich mich nicht reinfühlen in das Match. Und nee. Also ich fand das Match nicht schlecht. Ich fand hier die Reihenfolge verkehrt. Also ich finde nicht, dass ein Heavyweight Championship Match als zweites Match auf der Card sein sollte. Das fand ich ein bisschen komisch und ich finde, dass dadurch der Titel so ein bisschen abgewertet wird. Ich fand das Match am Anfang ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Und zum Schluss, als dann auch so ein paar Nearfalls und so kamen, dachte ich dann doch, ach, also so schlecht ist es eigentlich nicht. Allerdings war das dieses Match zwischen Sheamus und Chris Jericho bei dem SmackDown davor besser. Ja, habe ich nicht gesehen. Insgesamt bin ich aber froh, dass Sheamus gewonnen hat und ich würde dem Match 3 Sterne geben. Ja, Sheamus besiegt Del Rio via Brokick. Das Publikum ist gut mitgegangen. Also für mich bestand da keine Chemie, aber das, was sie gezeigt haben, war alles okay. Ich habe 2 3/4 gegeben. Ich wollte noch gerade irgendwas sagen, was mir jetzt aber entfallen ist. Oh ja, ich finde manchmal bei den Pay-Per-Views die Strategie, das World Heavyweight Championship Match so in Richtung Opener zu schieben, eigentlich gar nicht so verkehrt. Und in diesem Match fand ich es auch nicht weit. Also es gibt dann die Chance, dass sie ein sehr schönes, feines Opener-Match zeigen können, technisch gut und genug Zeit bekommen und so weiter. Und später hin zum Abend ist das Publikum manchmal halt schon so ein bisschen ausgelaugt und so weiter, also finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn das Match eh nicht so riesig ist und an dieser Stelle hat es mich auch einfach nicht so wirklich interessiert, deshalb fand ich die Stelle da einfach auch besser. Nee, hat mir nicht gefallen und weil es auch nicht Opener war, also ich kenne ja diese Strategie, manchmal das Match als Opener zu bringen, da bin ich auch nicht begeistert von, das finde ich aber immer noch besser, als dann das als Zweiten zu bringen. Hm. Also, weiß ich nicht, da bin ich nicht wirklich glücklich mit. Okay. So, nach dem Match gehen Ricardo Rodriguez und Del Rio noch auf Sheamus los. Und, ich kann mal überlegen. So, dann gibt's da was ganz Wichtiges. Ja, dann gibt's die We Want Ziggler-Rufe und Dolph Ziggler kommt doch direkt zum Ring mit seinem Money in the Bank-Koffer. Da freuen sich alle Leute auch erstmal und, Ja, vorher muss man sagen, Ricardo und Alberto Del Rio haben Sheamus nicht nur sozusagen angegriffen, sondern die haben ihn auch wirklich fertig gemacht. Also Sheamus lag da jetzt erstmal fertig in der Ecke. Ja. korrekt. Naja, es gibt dann erstmal einen Wortaustausch, bisschen Diskussion zwischen Sigler und Del Rio. Und naja, Sigler läuft dann mehr oder weniger direkt in den Bro-Kick von Sheamus. Vorher gab es allerdings nicht die Ringglocke oder ähnliches. Das heißt, Sigler konnte seinen Koffer nicht eincashen. Und ja, es ist halt nichts passiert letztlich. Nee, das ein Versuch von Sigler, den Cash umzuzeigen. Der hält ja immer noch den negativ. Koffer und ja. Das gilt nicht als eingelöst. Mhm. So. Kofi Kingston und R-Truth setzen sich zu den Kommentatoren, denn es folgt jetzt ein Tag Team Match. Die Number One Contender. Das sind Titus O'Neil und Darren Young, den NXT-Zuschauern noch von früher natürlich sehr gut bekannt. Und die kommen jetzt immer mit AW. Ja. Mit AW, The Primetime Players, genau. Abraham Washington. AW Promotions. All ja. World Promotions. Und er heißt, glaube ich, Abraham Washington. Abraham Washington, ja, auch den ja schon etwas längeren Zuschauern der WWE bekannt, noch von der neuen ECW, die WWE mal eine Zeit lang gesendet hat auf Sci-Fi, wenn es denn der Sender war zu der Zeit. Da hatte Abraham Washington ja seine wöchentliche Talkshow immer zum Beginn gerne mal, die dann auch gerne mal 10, 15 Minuten der Dreiviertelstunde der ganzen ECW-Sendung belegt hat. Und ich glaube, wir haben damals schon gesagt, der Abraham Washington, also diese Talkshow, die war immer ein bisschen lang, die störte immer ein bisschen und der war immer ein bisschen nervig, was er auch sein sollte natürlich. Der Abraham Washington wäre ein guter Manager für irgendein Heel-Team. Haben wir, glaube ich, damals schon gesagt und es hat ein bisschen gedauert, dass die WWE das jetzt so weit gebracht hat. Aber auf jeden Fall, da ist er sehr gut. Und zu diesem Match, genau wie bei Raw, hat er auch wieder so ein Mikro umgeschnallt und hat dann während des Matches sein Team, The Primetime Players, laut angefeuert über die Hallenlautsprecher hörbar. Ja, das ist auch komisch. Also das ist dieser Kommentar, der ist häufig ein bisschen unfreiwillig komisch. Ich finde das ganz lustig, aber auf die Dauer wird das, glaube ich, nervig. Ja, also ich kann mir vorstellen. Lustig, aber ich glaube, wenn das jetzt wochenlang so geht, dann bin ich spätestens ab der dritten Woche ein bisschen genervt davon. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute das nervig finden. Auch jetzt schon. Zumal man so ein bisschen diesen Mittelpunkt finden muss, nicht zu sehr vom Match abgelenkt zu sein. Aber wenn man das schafft, muss ich sagen, ist das hervorragend, denn Abraham Washington ist einfach ein totaler Heel-Charakter auch wieder. Und die sind teilweise auch unterhaltsam, ja, natürlich. Und dann zusammen mit diesen Team Primetime-Players, die kann man auch zu guten Heels machen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee und Abraham Washington ist einfach hervorragend so als Heel-Manager. Dementsprechend, da sollte man was draus machen. Genau, das einzige Blöde ist, dass Primetime Players im Moment relativ häufig verlieren. Also, das finde ich nicht so gut. Was aber irgendwie dann wieder durch AW irgendwie nicht so schwer fällt, diese Niederlagen. Was man an dieser Stelle noch sagen muss, mal dem Match Primo Epico gegen Neil und Young, das Problem war, Primo und Epico sind jetzt noch nicht so wirklich angekommen als Face. Das wird noch nicht wirklich angenommen vom Publikum, da gibt es nicht so die Reaktion. Das ist natürlich auch seltsam, dass die Primetime Player, obwohl sie hier verloren haben, dann trotzdem Nummer 1 Herausforderer geblieben sind. Und da fragt man sich, wozu gab es dann überhaupt dieses Match? Ja, Abraham Washington hat es am Ende noch gesagt, wir sind weiterhin die Number One Contender, das Match hier, das ist nichts, das war egal und so weiter, hat er noch ziemlich genau in dem Wortlaut gesagt und ja. Ja, es war so ein bisschen komisch, so nach dem Motto, es ist eigentlich ein überflüssiges Match, weil es hatte sowieso keine Bedeutung. Ja. Naja, und Primo Epico als Face ist ein bisschen schwierig. Rosa Mendes, die agiert irgendwie noch nicht so ganz als Face. Das ist immer noch ein bisschen Heel. Hochnäsig Heel. Ja. Ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Also vom Wrestling her sind die beiden ja sehr gut, aber das Publikum, das kann, glaube ich, mit denen im Moment nicht so besonders viel anfangen. Nee. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Mit Rosa Mendes, ein Face-Team, da muss sie sich noch einige Änderungen reinnehmen in ihren Ablauf und ihre Bewegung und so weiter. Ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Ich habe dem 2,5 Sterne gegeben. Mhm. Und dass Primo und Epico gewonnen haben, haben wir schon erwähnt. Und das Match ging knapp 10 Minuten. 7 Minuten 30. 9 Minuten 30. Okay, dann gibt es hier wohl einen Tippfehler auf moonsault.de. So. Ich hab die Zeiten selber auch nicht mitgestoppt. Ich habe vorhin nur noch mal auf Wikipedia geguckt und also. Wikipedia stand 9 Minuten 30. Ja, da kann man, glaube ich, auch sagen, dass es in Wikipedia falsch Aber ich denke, da wird viel nachgeguckt, dann wird das wohl korrekt sein. So, dann kommt das WWE Championship Match. No Disqualification heißt die Sonderstipulation. Dazu noch Special Referee AJ. CM Punk, WWE Champion gegen Daniel Bryan. Das hat mir übrigens wieder von der Reihenfolge her nicht gefallen, weil jetzt das Championship-Match kam und dann kam aber vor dem Main-Event noch zwei andere Matches. Das fand ich auch vollkommen falsch platziert. Das fand ich sehr gut, denn jetzt kam ein hervorragendes WWE-Championship-Match. Danach konnte man sich ein bisschen wieder beruhigen durch zwei, ich würde nicht sagen Lückenfüller, aber durch zwei Matches, die halt doch ein bisschen Zeit nehmen sollten noch und so weiter. Da konnte man halt noch ein bisschen durchatmen, eine Pause machen und dann konnte man nochmal im guten Main-Event nochmal richtig zuhauen. Also ich hatte die Zeit zum Durchatmen, hätte ich nicht gebraucht. Ich fand die sehr angenehm, muss ich sagen. Ich kann das nicht sagen, nein. So, lass uns aber erstmal das Match besprechen, WWE Championship Match. Man muss ja sagen, die No Disqualification Stipulation, die wird ja gerne zur Verfügung gezogen, wenn zwei Leute da sind, die irgendwie nicht ganz fit sind oder die halt einfach ohne große Anstrengung ein ganz unterhaltsames Match auf die Beine stellen soll. Ich erinnere mich da gerne an Non-Sanctioned Triple H Shawn Michaels. War es 2002 oder war es 2004? 2002, das war die Rückkehr von Shawn Michaels. Eben. Als er noch nicht wieder so ganz fit war und dann, da schreibt er ja auch in seinem Buch drüber, dann haben sie aber so ein Match gemacht, wo man sozusagen ein bisschen ablenken kann vom eigentlichen Wrestling. Genau, das wollte ich sagen und ja, bei diesen beiden Herren war es so, die haben das nicht zum Ablenken genommen. Die haben einfach ein weiteres Mal, es gab ja jetzt davor zwei, drei Matches schon, wirklich Single-Matches mit denen, wo man wirklich nur auf die Technik achten konnte und wirklich reines Matches, technisch 1A und so weiter. Und das haben die hier ein weiteres Mal bewiesen und die haben halt diese No-Disqualification Stipulation noch dazu genommen, um das alles nochmal zu verfeinern mit noch neueren Kombinationen mit den Sachen, die da so eingesetzt wurden, Stühle und ich glaube, ein Tisch wurde auch zerstört durch irgendeine Attacke. Es wurden jetzt auch nicht so viele Waffen eingesetzt. Es war auf jeden Fall sehr clever gewählt. Also ich hatte ja die Befürchtung, dass diese No-Disqualification-Geschichte dazu führt, dass irgendwie ein dämliches Ende durch AJ als Special Referee kommt und dass sie dann halt irgendwie dem, der dann gewinnt, hilft und dass der andere quasi betrogen wird und dass das so eine Geschichte ist. Nee, war es nicht. Also AJ... Das ist gar nicht passiert. Die ist ja nach 7 Minuten im Prinzip vom Ringrand runter... Genau. Ist von CM Punk da aus Versehen runtergestoßen worden, musste dann erstmal eine Zeit lang weg, kam dann irgendwann später am Match wieder und hat den anderen Ref dann direkt rausgeschickt. Dann gab es noch ein paar unglaubwürdige Geschichten. Es gab interessante Sachen, und zwar AJ konnte sich anscheinend nicht so ganz entscheiden. Die hat da so, ja, also nicht verwirrt unbedingt, aber sie war sich nicht mal sicher, auf welcher Seite sie stehen sollte. Sie hat mal einen Move von CM Punk verändert, mal den von Daniel Bryan. Sie ist immer relativ mitgegangen, dann hat sie sich wieder gefreut, dann ist sie im Ring herumgesprungen und so weiter. Dann hat sie da diesen Stuhl zwischen den beiden geworfen und hat ihn quasi aufgefordert, dann sollen sie sich um den Stuhl prügeln, welchen als erster bekommt. Ja, sie hatte ihre Freude daran, die beiden Männer hier in diesem Match auszuspielen. Und dann hat sie, pass auf, und dann kam der unglaubwürdigste Spot in dem ganzen Match. Dann hat sie da diesen Kendo-Stick, der lag da im Ring und dann wollte, glaube ich, ich weiß nicht wer, den greifen wollte, ich glaube Daniel Bryan. Und dann ist sie da draufgetreten mit dem Fuß und Daniel Bryan ist scheinbar so schwach, dass er es nicht geschafft hat, obwohl die nun bestimmt nicht mehr als 40, 50 Kilo wiegt, den Schock einfach so da wegzuziehen. Das war schon sehr unglaubwürdig. Oder Bryan Danielson oder Daniel Bryan ist halt wirklich so ein Schwächling. Man kann das auch ganz anders interpretieren, jetzt mehr so positiv oder mehr glaubwürdiger, als dass Daniel Bryan den natürlich weiter wegziehen hätte gekonnt, aber dann halt, sagen wir, erschrocken war, dass AJ das verhindern wollte und hochgeblickt hat und dann war es halt zu spät. Nee, das war nicht so. Das hätte man dann anders gesehen. Naja, man kann das alles interpretieren, wie man will. Man kann das nicht. Es gibt ja Fakten, die man bewerten muss. Es gibt Fakten, die man auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren kann. Aber in dem Fall gibt es keine andere Interpretation. Doch, die habe ich gerade genannt. Nein, es sei nun natürlich hingestellt, ob das die glaubwürdigere ist. Es war auf jeden Fall klar, was auf die. Keinen Fall. Es war auf jeden Fall klar, was die WWE damit sagen wollte. Ja, das war klar, aber es war halt trotzdem dumm. Wie du meinst, mir ist es nicht weiter. Aber glücklicherweise muss man sagen, dass diese ganzen AJ-Spots, die haben zwar ein bisschen genervt, aber es waren jetzt nicht so viele, dass das Match als Ganzes vollkommen in den Keller gezogen worden ist. Also es war ein ganz hervorragendes Match. Ich würde dem auch 4 Sterne geben. Und ich hätte gedacht, also wenn sie diese ganze AJ-Sachen weggelassen hätten, hätten die auch locker 4,5 bis 4,3 Sterne kriegen können. Ich fand es schön, dass sie die AJ-Sachen gebracht haben. Ich muss sagen, jetzt gab es bei den zwei letzten Pay-Per-Views, oder was der eine letzte Pay-Per-View und dann noch bei Weekly und so weiter, gab es mehrere Matches zwischen denen, die astrein war, ohne irgendeine Unterbrechung, technisch 1A. Und ich denke dann für ein Pay-Per-View wie Money in the Bank ist es dann auch ganz angebracht, da mal irgendwas anderes mit reinzubringen. Da bieten sich natürlich Stipulations und so ein paar Sachen ein. Und ich fand einen schönen Mix. Das war wieder ein technisch astreines Match. Das haben die beiden wieder bewiesen, in welcher Klasse die spielen und so weiter. Und es war gleichzeitig auch sehr interessantes Storytelling. Das fand ich sehr angenehm. Also mir gefällt diese Story nicht so, weil ich finde, dass Daniel Bryan und CM Punk das nicht benötigen. Ich hätte es dann besser gefunden, wenn so eine Story irgendwie in einem anderen Match, wo zwei sind, die nicht so gut wresteln können, sind und dass die quasi dadurch ein bisschen unterstützt werden. Benötigen es nicht, aber ich finde... Die Story an sich finde ich jetzt nicht so schlecht, aber ich finde, es sind die falschen Wrestler, bei denen die Story angewandt wird. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht, weil das zwei einfach auch zwei sehr hochkarätige Wrestler sind, die Story hervorragend umsetzen können und dadurch ist das, finde ich, gar nicht verkehrt, das da zu bringen. Und WWE ist ja auch weiter nur Unterhaltung, da muss man auch berechnen. Nee, mir gefällt das. 27 Minuten 48, sagt Moonsault an dieser Stelle. Und der Spot mit dem Tisch, der kam am Ende. CM Punk besiegt Daniel Bryan durch einen Suplex vom Top Rope durch den Tisch. Ich glaube, es war ein Back-Suplex, wenn ich mich recht erinnern kann. Ich fand es sehr angenehm, dass man das Ende durch einen solchen Move bringt und nicht durch irgendeinen Finisher wie GTS und so weiter. Ich fand das vor allen Dingen interessant, weil der Tisch, der wurde ja sehr, sehr viel früher in dem Match, da gab es ja schon diese We Want Tables-Rufe. Mhm. Und der Tisch, der wurde von CM Punk schon, als diese ersten Rufe kamen, da aufgebaut. Und dann aber erst nicht benutzt. Und dann stand er da quasi, wurde er quasi vorbereitet. Und erst 10 Minuten später kam er dann zum Einsatz. Das fand ich relativ clever. Stand er nicht sogar erst noch eine ganze Zeit lang draußen rum? Ja, ja. Mhm. Ja. Genau. Also das war ganz gut, weil, wie gesagt, das war mit Vorankündigung, aber die Vorankündigung war sehr, sehr weit vorne halt. Ja, das macht man ja immer mal wieder ganz gerne, dass man Tische früh bringt und dann schon vorbereitet für Spots, die später kommen, gerne auch zum Ende des Matches entscheidend. Und das ist auch immer sehr, sehr gut. Ich meine, wenn man einen Tisch bringt und den direkt zerbricht, das ist keine große Überraschung mehr und zum Ende des Matches. Aber wenn ein Tisch kommt, dann weiß man auch, dass er zerbricht. Es gibt so eine alte Regel aus dem Theater, ich glaube, das ist irgendwie von, weiß ich nicht, entweder von einem Theaterstück von Ibsen oder von Tschechow. Und da hängt irgendwo in einem Theaterstück eine Pistole an der Wand. Und dann sagt, die kommen natürlich dann später auch zum Einsatz, spielt dann eine Rolle in dem Stück. Und seitdem heißt es auch, wenn irgendwo eine Pistole an der Wand hängt, dann wird sie auch benutzt. Und so ähnlich ist das hier beim Wrestling auch. Mhm. Wenn irgendwo ein Tisch geholt wird, dann wird er, also in 99% der Fälle, ab und zu macht man eine Ausnahme, aber in 99% der Fälle weiß man dann schon, da wird später auch was mit passieren. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir uns die, ich glaube, Raw House Show in Oberhausen oder Köln angeguckt haben mit dem Match zwischen Jeff und Matt Hardy, wo der Tisch rausgeholt wurde und es dann bei der Swanton Bomb gegen Matt Hardy diesen Spot mit dem Stuhl gab, wo, ich glaube, Matt war das, wo Matt sich da so am Gesicht verletzt hat und dann blutete und dann war da noch ein Tisch aufgebaut und der konnte da gar nicht mehr genutzt werden. Kannst du dich da dann noch dran erinnern? Also ich kann mich noch gut an Oberhausen erinnern, aber an das Match selber kann ich mich nicht erinnern. Da waren beide Hardys dann noch auf der Leiter auch und später gab es dann diesen Spot, wo Matt dann auch noch ein Handtuch bekommen hat, weil er irgendwie geblutet hat. Er hat, glaube ich, irgendwie bei der Spawnbomb den Stuhl gegen das Gesicht bekommen. Und da war halt auch noch dieser Tisch aufgebaut, der dann halt leider nicht mehr zerbrechen konnte, weil das Match dann halt auch zu Ende war. Dunkel, ja. Ja. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. Ja, das war auch, Oberhausen war auch eine gute Show und Oberhausen war sowieso gut. Es war eine sehr gute. Ich glaube, es war doch in Köln. Da gab es dann, glaube ich, im Main Event Legacy in der kompletten Dreier-Konstellation gegen Undertaker und Triple H. Ich glaube, das war diese verdammt gut besetzte Hausshow, die wir da besucht haben. War noch, als Batista noch bei bei Legacy war? Nee, Legacy ist ja... Nee, Randy Orton, ja Randy Orton, Cody Rhodes, also Teddy DiBiase. Legacy und Evolution durcheinander. Ja. So, ich habe dem Match Punk Brian 4,5 Sterne gegeben. Ja, ich habe ja 4,5 Sterne gegeben. Ja. So, Handicap-Match, Ryback... Dann kam das Match des Abends. Ryback besiegt Kurt Hawkins und Tyler Rex via Shell Shook gegen Rex, 4 Minuten 21. Ja, Ende war klar, was passiert. Es wurde für mich ein Ticken zu viel Zeit gelassen. Kurt Hawkins und Tyler Rex schienen hier teilweise fast, als hätten sie eine Chance. Ja, das hätte jetzt wegen mir nicht unbedingt sein müssen, 4 Minuten für ein Match, wo eh klar ist, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe 1,5 Sterne gegeben. Ich gebe einen 1,5 Stern. Also ich brauche grundsätzlich keine Ryback-Matches. Ich finde ihn langweilig. Ich frage mich die ganze Zeit, ist das dieser eine Typ, der auch bei NXT war? Ja, der war's. Der ist es. Der da dieses andere Gimmick hat, der da immer dieses komische, ich weiß nicht, ob das ein Australier oder was war. Der war's, ja. Ich weiß leider auch nicht mehr den Namen. Also als Ryback zum ersten Mal wieder kam, da wusste ich den noch. Da dachte ich mir, okay, der hat gut an Muskelmaske zugenommen. Wir werden das gerade mal nachgucken, Ryback. Der war schon zu NXT-Zeiten ziemlich, aber nein, nicht. Nein, kein ukrainisch-jüdischer Maler und kein US-amerikanischer Historiker. Da sind wir schon mal falsch, also ab aufs Englische. Den Namen müsste ich jetzt nämlich auch gerne wieder. Dann haben sie wahrscheinlich den Ryback genannt, weil er wirklich Australier ist und dann irgendwie mit Outback. Das ist ja da diese... So. Ryback ist noch bekannt aus NXT und Nexus Zeiten als Skip Sheffield. Genau, der war das. Und ja. Da, wie hieß, war, hat er aber ein Gimmick gehabt, irgendwie ein Engländer zu sein, wahrscheinlich. Steht da was bei, ob der, wo, aus welchem Land er kommt? American Professional Wrestler. Born Las Vegas, Nevada. Ach, dann habe ich das vollkommen falsch. Naja, gut. Aber es war auf jeden Fall ein überflüssiges Match, so wie jedes überflüssige Match, was er im Moment in der Pferde. Das ist so irgendwie so der nächste, wie heißt er noch? Brodus Clay. Achso. Nein, das finde ich gar nicht. Jemand, der nur 3-Minuten-Matches machen kann und bei dem einen wird halt lustig getankt, bei dem anderen wird lustig Goldberg gerufen und beide sind eigentlich als Wrestler überflüssig. Finde ich gar nicht. Ich freue mich immer, wenn Ryback kommt und wenn es die Goldberg-Rufe gibt. Und jetzt am Ende ist es ja auch immer so, dass das ganze Publikum dann immer schön mit ruft, Feed Me More. Ich finde das ein sehr interessantes Gimmick. Ja, was heißt interessant? Man kennt das jetzt von Goldberg, aber ich glaube, da kann man noch einiges draus werden. Ich glaube, das ist ein Gimmick, da wird WWE jetzt keine Späßchen machen und das voll versemmeln. Ich glaube, da wird noch was bei rauskommen und das finde ich auch gut. Wenn man das jetzt richtig macht, dann kann man nämlich, finde ich, Ryback auch mit in den Main Event packen und da würde ich mich doch sehr drauf freuen. Also, man sieht, er hat ja bei diesem 4-Minuten-Match gesehen, dass er, als er dann mal so ein bisschen im Rückstand war, dass er schon relativ früh Atemnot bekommen hat. Und ich vermute, das liegt daran, dass er seine Muskelmasse halt so aufgebaut hat, weil dann hast du natürlich keine Ausdauer. Und wenn der mal in einem Main-Event-Match mehr als 10 Minuten machen müsste, ich glaube, da müssten sie hinterher den wiederbeleben, weil er dann wahrscheinlich eine Herzattacke bekommt. Ich bin gerade am Überlegen, bei wem wir das zuletzt gesagt haben, dass er für Main-Event gar nicht bereit ist, von wegen durchtrainiert. Da gab es nämlich schon verschiedene andere Leute in der Vergangenheit, die es dann auch, wo es dann mindestens ein, zwei auch noch geschafft haben. Bei wem haben wir das denn zuletzt gesagt? The Great Khali. Ja, nee, den meine ich jetzt nicht unbedingt. Das war ja jetzt auch nicht so toll, als der dann seine 2-3 Matches im Main Event hatte und Champion war. Giant Gonzalez. Achso, nee, den kennst du nicht. Den kenne ich wohl, aber das haben wir jetzt leider hier nicht besprochen. Das ist doch ein bisschen weiter zurück. Wir hatten das auch bei irgendwelchen Leuten mal gesagt und die haben es dann auch geschafft. Zeus, es gibt ja jetzt diesen Film da mit Hulk Hogan, gibt es ja jetzt auf DVD und Blu-ray. Ja. Erste Mal auf DVD und Blu-ray. Ready to Rumble oder irgendwie sowas. Heißt der nicht Norris Bart oder so? So, willst du mal das nächste Match? Das war ja dann. So, heißt der nicht. Heißt der nicht Norris Bart, der Film? Bitte? Der heißt Norris Bart, der Film, oder nicht? Der da jetzt umworben wird. Genau, no, Norris Bart. Ist Ready to Rumble oder so, das ist noch ein anderer Film. Der ist, glaube ich, besser. Dieser Ready to Rumble-Film ist, glaube ich, der WCW-Film. War auch mit Hulk Hogan, aber das war, glaube ich, dieser WCW-Film, wo auch relativ viele andere Wrestler noch auftauchen. Das ist der mit dem Arquette, glaube ich. Ich bin übrigens gerade mal hier auf der Silvervision-Seite, weil ich nach dem Film gucken wollte. Hier sind interessante DVD-Sets, die noch kommen. Und zwar ist geplant ein, zumindest die wird es dann auch bald geben, Comic Soon, ein Rock vs. Seema Once in a Lifetime DVD-Set. Das werden dann wahrhaftig drei Disc mit, ich glaube, dann also sieht auf jeden Fall aus mit allem an Material, was in dieser Storyline passiert ist. Also man kann sich die ganze Storyline dann nochmal von vorne nach hinten, alle Segmente und das Match dann angucken. Fände ich sehr interessant, so als sich nochmal so eine ganze Storyline in einem anzugucken, von vorn bis hinten. Also die Idee, solche Fäden zu machen, finde ich nicht schlecht. Hat ja Silvervision wohl früher schon mal für den deutschen oder europäischen Markt mit Cena vs. Edge und so gemacht, aber dann nur so halbherzig, also dann halt nicht komplett. Und Cena gegen Edge wäre aber was anderes. Ja, Cena Edge, das war dieses Best of Raw SmackDown, das ging so 80 Minuten oder so auch und so. Genau. Nur mit Matches. Oh, also die Idee fand ich gut, aber die Umsetzung war halt nicht gut. Mhm. Also eine Storyline, wo es interessant ist, ist dann zum Beispiel Rock gegen Austin. Jo. Weil die ging natürlich, zog sich natürlich sehr lange, auch über WrestleMania und dann hörte sie mal wieder auf und ging wieder los. Also das wäre schwierig, das sozusagen wirklich in einem Block zu machen. Ja, da könnten sie zig DVDs mit füllen, was mich ehrlich gesagt dann stören würde, was mich wahrscheinlich vom Kauf abhalten würde, ist dieses blöde Zensieren vom WWF-Logo, weil das manchmal extrem nervig und schlecht gemacht ist. Ja, das stimmt. So, und auch noch hast angekündigt. Du noch mal was zu dem nächsten 5-Sterne-Match? Ja, warte mal ganz kurz, Ebenfalls noch angekündigt, für den Oktober ist ein CM Punk Best in the World DVD-Set, 3 DVDs. Da ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon genug Material da. Das ist, denke und was interessant ist... Gut, aber das Problem ist, das haben wir halt alles gesehen. Was interessant ist, auf der ersten DVD ist nur Dokumentation. Ja, da könnte man interessante Geschichten bringen. Das Problem ist, dass dass WWE ja sehr, sehr viel Recht an anderen Wrestling-Bibliotheken hat, aber halt überhaupt nicht zum Ring of Honor. Und CM Punk kann man eigentlich nur so richtig verstehen, wenn man die drei Matches, die er bei Ring of Honor gegen Samoa Joe hatte, versteht. Ja, was halt nicht geht, das geht halt nicht. Aber es gibt hier ein OVW-Match und dann kommen die frühen ECW-Matches, zum Beispiel das mit John Morrison, das Last Chance-Match. Ja, kann ich noch erinnern, das war ein gutes Match und dann fängt es hier 2008 war sowieso eine Raw WrestleMania an und ja, das könnte ein interessantes Set sein, zugegebenermaßen. Da könnte man sich vielleicht sogar mal wieder zulegen, was. Was mich mehr interessiert, ist dieses False Count Anywhere-Match, weil da, glaube ich, auf der Matchliste auch ein paar Sachen drauf sind, die sozusagen nicht WWE sind, die ich dann auch noch nicht gesehen habe. Guck ich gerade mal nach. Muss ich aber kaufen werde ich wahrscheinlich. Oh, hier, False Count Anywhere, Greatest Street Fights, DVD. Das fängt an 1981 aus dem Madison Square Garden, Pat Patterson, Sergeant Slaughter. Ja, da ist einiges an älterem Zeugs auch mit drauf. Ja, da könnte wahrhaftig sehr interessant sein. Das finde ich dann immer ganz interessant. Und ich glaube, das wird moderiert von Mick Foley, ne? Muss ich gerade mal gucken. Das steht natürlich nicht dabei. Mann, das hätte ich irgendwo gelesen. Ja, mach doch mal weiter mit den Diven-Match, damit wir nochmal bis sieben ein, zwei Sachen, du willst sicher auch noch ein bisschen die Raw 1000, die morgen kommt, kurz besprechen. Ja, es wird von Mick Foley jetzt gemacht. Ja, wir haben... Das passt alles mit der Zeit, das haben wir alles im Überblick. Das nächste Match ist ein Six Divas Tag Team Match. Layla, Caitlin und Tamina Snuka besiegen Eve Torres, Beth Phoenix und Natalia. Was man an diesem Match sieht, also die Zeit von Kelly und all den dünnen Diven, die ist momentan so ein bisschen vorbei, ne? Also zumindest vorzeitig mal oder kurzfristig. Ja, ich fand das Match von der Zusammensetzung interessant, weil ich dachte, aber vielleicht habe ich da irgendwas verpasst, weil ich eine Zeit lang gar nichts gesehen habe. Zum Beispiel, dass es ja seltsam, dass Caitlin in dem Face-Team ist, weil die hatte sich doch, also zuletzt, als ich geguckt habe, ich habe die ganz lange nicht gesehen, und dann hatte sie sich aber irgendwie mit AJ, als AJ noch Face war, ich weiß nicht so genau, ob sie jetzt Face oder Heel sein soll, aber bevor diese komische Storyline kam, hatte sich Caitlin mal irgendwie mit ihr zerstritten, und da hatte ich den Eindruck, dass Caitlin Heel ist, und jetzt ist sie aber bei dem Face-Team. Ja, also das, was du da gerade meintest, das muss wirklich schon sehr lange her sein. Also ich kann mich eigentlich nur noch an Caitlin als Face erinnern. Mit ihren hin und wieder mal auftauchenden Tag-Team-Matches bei SmackDown und da war sie immer Face. Das, was du meintest, das war, glaube ich, relativ schnell nach dem, oder vielleicht sogar war es noch bei NXT, als Caitlin da ihre Staffel hatte. Naja, 3 Minuten 24, das Face-Team gewinnt. Das war das Einzige, was mir bei dem Match aufgefallen ist, dass ich dachte, ach, das ist ja komisch, dass die auf der Seite ist. Ich dachte, die wäre auf der anderen Seite. Mir ist nicht aufgefallen. Ansonsten fand ich, das war so ein typisches 1-Sterne-7-Match. 1,5 Sterne und mir ist nichts aufgefallen. Nein. Ja. So, WWE Championship Contract Money in the Bank Ladder Match. Chris Jericho, Kane, John Cena, The Big Show und The Miz. Wir haben ja die Zwischensegmente nicht gesagt, aber man muss dazu sagen, es gab ein wichtiges Zwischensegment von The Miz. Vielleicht bitte das nochmal kurz. Ja, da wären wir dann zugekommen, denn The Miz ist zurückgekehrt und The Miz hat einen neuen Look. Ja, zumindest der ein wenig. Deutlich besser ist. Ja, definitiv. Er hat jetzt so einen ansetzenden Bart und nicht mehr diesen Hahnenkamm, sondern eine ganz normale Frisur. Das auch. Nicht so eine schöne Frisur wie ich jetzt beispielsweise. Es ist jetzt, glaube ich, so normal zurückgegelt und dann mit diesem ansatzweisen Bart. Das lässt The Miz viel ernsthafter wirken und jetzt... So eine extrem lange Frisur wie Mirko. Es lässt The Miz jetzt um einiges ernsthafter wirken und The Miz könnte jetzt endlich auch ernsthaft mal einen Titel halten und würde dann wohl ernsthaft als Champion rüberkommen. Und das ja, nur so wegen dem Aussehen, nur das wegen dem kleines bisschen. Also ob ein neuer Look da ausreicht, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das schon mal ein guter Schritt. Nächste ja, Woche was... gehst du mal zum Friseur, ne? Siehst du mal zu, dass du deine Haare auch ein bisschen kürzer kriegst. Nee, was man ja bei diesem Match, da denkt man natürlich als erstes John Cena, Big Show, Kane, The Miz. Was suchen diese Leute in einem Money in the Bank Match? Denn Money in the Bank Match, das waren ja bisher eigentlich eher dazu da, Leute Titelchancen zu geben, die eigentlich in diesem Bereich noch eher unerfahren sind. Und das waren ja jetzt alles ehemalige Champions. Ja, wobei bei dem SmackDown Money in the Bank Match schon auch einige sind, die ja auch schon zumindest lange dabei sind, sagen wir mal so. Lange dabei, aber... Also halt Damien Sandow, aber so jemand wie Christian beispielsweise, der ist ja nun auch lange etabliert, oder... Ja, ich dachte jetzt auch eher erfahren im Bereich des WWE oder World Titles. Okay, da gab es nur Dolph Ziggler, der vorher den Titel hatte, das stimmt. Alle anderen hatten ihn, glaube ich, noch nicht gehabt, klar. Richtig. Wohl Christian, war Christian nicht auch mal... Nee, ich glaube nicht. Höchstens Intercontinental Tag Team Champions, aber ich glaube... Nee, Heavyweight? Nee, glaube ich nicht. Das war, glaube ich, nur der Intercontinental Tag Team. Der hatte doch mal diesen Run bei SmackDown, wo er Titelträger war. Zeit mit Randy Orton. Ach ja, genau. Als er diese Fehde mit Randy Orton hat. Doch, da war er sogar gar nicht mal so cool. Ja, doch, nicht super lang. Ich glaube, 1 oder 2 Pay-Per-Views. War es nicht sogar dieses eine, wo er nach einer Woche wieder den Titel verloren hat, das erste Mal? Ich glaube, das erste Mal, aber dann hat er, glaube ich, dann noch mal... Dann war es noch mal einen Ticken länger, ja, dann ging es über einen Pay-Per-View. Dann hat er ihn verloren und dann hat er immer Teddy Long angebettelt. Ein Rückmatch brauche ich noch. Dann ging es von einem Pay-Per-View zum nächsten und bei dem Pay-Per-View konnte er verteidigen und ich glaube bei der nächsten SmackDown, normalen Weekly, ich glaube da hat er dann direkt verloren im Rematch. Irgendwie so. Ja, irgendwie sowas war da. Mit diesem RKO auf die Ringtreppe. Ja. Naja, bei diesem Match dachte ich auch zuerst, die suchen in dem Match nichts, das ist ja nichts. Aber das war doch sehr gut gemacht, muss ich am Ende doch sagen. Es war, gab jetzt natürlich nicht so diese High-Flying-Action, die ein Tyson Kidder in dem Money in the Bank Opener gezeigen konnte. Dafür hat man dann halt eher so diese... Also es gab trotzdem interessante Spots. Ja, also es war die Leiter wurde genutzt. Also es gab dann halt viel auch mehr diese Power-Moves, zum Beispiel irgendwie Slams auf die Leiter und solche Dinge, Schokeslam auf die Leiter. Cena hat FUs auf die Leiter gezeigt, Cena hat dann auch Big Show mit einem FU durch das eine Kommentatorenpult geschickt und dann haben alle anderen Wrestler in diesem Match die Leitern da auf Big Show geworfen, sodass er da erstmal eine ganze Zeit lang begraben wurde, was auch sehr gut war für das Match, weil Big Show so der störende Faktor in dem Match war irgendwie auch. Ja, aber vor allen Dingen, das waren auch so viele Leitern. Das sah sehr gut aus. War schon gut. Das war schön. Und dann später, als Big Show wiederkam, fand ich auch sehr gut, als diese super kräftige Riesenleiter, die er kaum da reingekriegt hat, verwendet worden ist. Genau. Es war, glaube ich, die erste Leiter ever in der WWE, die halbwegs stabil aussah. Ja, ich glaube, es gab schon einmal immer irgendein Match mit Big Show, wo er auch so eine nicht ganz so kräftige, aber auch schon ziemlich kräftige Leiter. Ja, ich glaube, die hat er mal bei SmackDown gezeigt, Die wollte er dann übers Seil rüberschmeißen und die hat er fast nicht übers Seil bekommen, da hat er ziemlich lange gebraucht. Ja, ich glaube, die hat er auch mal bei SmackDown gezeigt und saß dann da irgendwie bei SmackDown drauf oder so. Ja, und das war also eine sehr große Leiter und eine sehr kräftige Leiter. Und die konnte dann noch für nette Spots verwendet werden. Obwohl er die durchgeschoben hat man gemerkt, dass die auch sehr schwer war, das war für ihn ganz schön anstrengend. Ja, die war dann natürlich noch Platz für schöne Spots. Mit Kane und Big Show oben auf der Leiter. Es war ein gelungenes Match, muss man sagen. Also erst hatte ich Bedenken, aber letztlich wurde das alles sehr, sehr gut gelöst. Auch ein John Cena hat nicht zu sehr gestört in diesem Match, weil der gehört da jetzt wirklich nicht so unbedingt rein. Genauso wenig wie Big Show. Wie gesagt, er hat diesen Spot da mit Big Show, den er durch das Kommentatorenpult geworfen hat. Und auch dieser Spot ganz am Ende, wo Cena und Big Show oben auf der Leiter waren, den fand ich schon ziemlich gut. Ja, genau. Da gab es dann, also Cena hatte den Koffer in der Hand und Big Show hat dann diesen Knockout-Punch, der jetzt einen anderen Namen hat, den ich noch immer nicht wirklich im Kopf habe. Weapon of Mass Destruction, ne? Weapon of Mass, ja, genau. Ja, genau. So wie sein T-Shirt WMD, Weapon of... Ja, WMD. Also die Waffe der Massenvernichtung. Ja. Ein Begriff, der wahrscheinlich im deutschen Kommentar nicht so übersetzt wird, weil er ähnlich wie Elimination Chamber doch ein bisschen sehr kriegerisch ist. Ja, wer weiß, was Carsten Schäfer sich da wieder rausgedacht hat. Auf jeden Fall der WMD, nennen wir ihn jetzt doch einfach mal. Ich glaube, das ist die berechtigte Abkürzung. Big Show dann mit dem Schlag... Hat bei dir auch gerade gepfiffen? Nein. Das ist ja komisch. Vielleicht hast du das Motorrad gehört. Hoffentlich machen sie hier heute nicht mehr, das haben wir am Sonntag, manchmal diese Wartungsarbeiten. Ja, das kann passieren, aber da kann man dann direkt wieder anrufen. WMD von Big Show versucht gegen John Cena oben auf der Leiter. John Cena hält dann so den Koffer, den Money in the Bank Koffer davor. Das ist dann auch erstmal ein schöner Abdruck in dem Koffer und haut dann diesen Koffer mehrmals gegen Big Show und dann war das Match etwas verfrüht vorbei, als Cena nicht den Koffer wirklich da abgenommen hat, sondern der Halterungsgriff oben von dem Koffer abgebrochen ist und Cena hat dann einfach den Koffer in der Hand und hat, als er schon gewonnen hat, Big Show noch mit dem Koffer da so runtergehauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Versehen war oder ob das nicht sogar Absicht war. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, bei der Raw danach war der Griff wieder an dem Koffer dran. Ja, John Cena hat ja später in diesem Match den Griff, der runtergefallen ist, noch vom Ringboden aufgehoben und in die Hosentasche gepackt und gesagt, der ganze Koffer gehört mir. Fand ich ganz lustig. Hab ich gar nicht mehr mitbekommen. Da war es dann schon wieder vorbei mit der Konzentration. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht Absicht war. Er ist ja relativ kräftig, dass er so gesessen hat, dass wir das vielleicht mit Absicht so gemacht haben. Kann auch sein. Auf jeden Fall dann auch sehr schön nochmal der Panoramablick am Ende von oben aus der Arena dann zum Ring, wo dann die ganzen Leiter noch beim Kommentatorentisch lagen und so weiter. Das war ein schöner Blick. John Cena gewinnt 20 Minuten 5 und ich habe auch diesem Match 4,25 Sterne gegeben, wie dem Opener. Ich fand das sehr gelungen. Im Opener, also die Veranstaltung beginnt mit einem Money in the Bank Match, das fokussiert war auf schnelle athletische Leistungen und endet dann mit einem Money in the Bank Match, das den Fokus auf athletische Leistungen mehr so in Richtung Power ausgelegt hat. Sehr gelungen. Ja, ich gebe dem 4 Sterne im Match. Auch sehr gelungen. Ich fand die beiden Money in the Bank Matches hervorragend. Ich fand CM Punk gegen Daniel Bryan hervorragend. Was war dein Match of the Night? Sheamus, Alberto Del Rio, okay. Und den Rest hätte ich nicht haben müssen. Aber insgesamt war das sicherlich einer der besseren Pay-Per-Views von WWE in letzter Zeit. Jo, was war dein Match of the Night? Das war CM Punk gegen Daniel Bryan. Okay, meins auch. Was lässt sich noch sagen? Ganz klar Daumen nach oben. Es gab, die WWE hat das schon wieder geschafft. Letztes Jahr gab es Cena gegen Punk, was natürlich hervorragend war. Daran reichte es natürlich nicht an. Aber dann hat es wieder geschafft. Das ist einfach Pay-Per-View, der ist einfach gemacht dazu, um wirklich gut zu sein und dann nochmal auf DVD gekauft zu werden. Zwei wirklich tolle Money in the Bank Matches, wie die WWE das momentan noch jedes Mal schafft. Dann gab es nettes Tag Team Match, nettes World Heavyweight Championship Match, wirklich ein sehr, sehr gutes WWE-Titel Match und zwei, ich sag's jetzt doch mal, Lückenfiller-Matches, die aber noch unterhaltend waren. Also da kann man nichts falsch machen mit dem Pay-Per-View. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. so gut wie ein Vorjahr, aber immer noch ganz hervorragend. Ich bin ja eigentlich kein so großer Freund von diesen Gimmick-Pay-Per-Views, aber so ähnlich wie bei TNA sich Lockdown ganz gut etabliert hat, hat sich Money in the Bank bei WWE ganz gut etabliert. Ja, genau. Das ist ein Pay-Per-View, da kann man sich aber jedes Jahr drauf freuen, weil WWE das momentan noch schafft, die Money in the Bank Matches jedes Jahr wieder toll zu machen. Irgendwann wird das vielleicht auch schwieriger, weil die Innovationen und so weiter schwieriger sind, da irgendwann Neues zu bringen und so weiter. Ja, es wird jetzt natürlich auch schwierig, überhaupt auch Käufer für die Pay-Per-Views zu finden, wenn jetzt, ist das dann ab nächster Woche oder ab Montag, dass ab dann die Raws immer 3 Stunden sind? Ja, damit können wir übergehen. Raw, die 1000. Ausgabe von Raw wird von der Nacht auf Montag, Dienstag stattfinden. Ja, und wie das jetzt bei Raw gesagt wurde, bei der 99. Ausgabe diese Woche, letzte Mal 2 Stunden, ab nächste Woche, ab dem 23. Juli, wird Raw immer 3 Stunden gesendet, wahrhaftig, ja. Das könnte zu einer ziemlichen Höllenqual werden. Ja, vor allen Dingen kann das ein Problem werden, wenn, also 3 Stunden am Montag und dann nochmal 2 Stunden am Freitag für die Amerikaner, dann haben sie schon 5 Stunden Wrestling die Woche geguckt, ohne was zu bezahlen. Da musst du bei den Pay-Per-Views schon ein bisschen mehr als Sheamus gegen Alberto Del Rio bringen, dass die Leute da $40 für nochmal 3 Stunden Wrestling in der Woche da. Ja, irgendwann ist dann das Barometer ja auch voll, da hat man dann auch einfach gar keine Lust mehr, ne? Also dementsprechend... Ja. Für die Pay-Per-View-Buys, die ja eh schon nicht mehr so dolle sind, ist das wohl nicht der genialste Schritt, der da gemacht wurde. Ja, also die Sendung da, die 1000. Die wird sicherlich sensationell gut, bin ich von überzeugt. Aber das glaube ich auch, ne? Da kann es dann fast nur noch bergab gehen. Ja, da erinnere ich mich gerne an, oder ungerne, an 3 Stunden Raw zurück, die mit so viel Quatsch gefüllt waren, wo das Publikum dann wählen durfte, ob da ein Dance-Contest stattfindet oder solche Späßchen. Vielleicht gibt ja Vince McMahon wieder jede Woche 1 Million an die Zuschauer. Das war eine schöne Zeit, das können sie von mir aus gerne wieder machen. Das war, das war eine scheiße Idee. Also, das war nicht. Was war das denn für ein Wort, Thomas? Ja, das ist mir so rausgerutscht. Das nehme ich zurück, das schneidest du bitte raus. Das hört man selten. Also, das ist jetzt, das spiegelt Thomas Meinung sehr klar wieder. Ja, das war so furchtbar. Welches ist denn jetzt eigentlich der nächste Pay-Per-View? Ist das SummerSlam? Weiß ich gar nicht genau. Wir sollten vielleicht erstmal auf die Raw dann gucken, anstatt auf den nächsten Pay-Per-View. Das dauert ja eh noch. Ja, der Punkt ist der, die Raws müssten ja eigentlich die Vorbereitung für den nächsten Pay-Per-View sein. Weil Pay-Per-View ist am Ende des Tages immer noch das, womit die WWE das Geld verdient. Ja, okay. Wir gucken doch mal nach, ist ja gut. WWE.com. Und mindestens die Brock Lesnar-Geschichte bezieht sich ja direkt schon mal auf SummerSlam. Ja, es würde Sinn machen, dass SummerSlam der nächste Pay-Per-View ist, da hast du recht. So, hast du auch schon dieses neue WWE-Zeug, dieses, wie nennt sich das, Tor, wie nennt sich das? Taut. Taut it out. Ja, hast du das auch schon mal probiert? Nee, ich hab da schon einige Tauts hochgeladen. Ich hab ja hier so eine Kamera in meinem Rechner und ich nehme dann immer Kommentare zu den Sendungen auf und dann taut ich das direkt aus. Das ist eine Idee, also, oha. Also der Name, den finde ich ganz gut, dieses Taut, das kommt ja auch nicht vom WWE, das ist ja keine Erfindung vom WWE, denn eine andere Firma, die das irgendwie erfunden hat und WWE hat da jetzt wohl dann ganz viel Geld damit reingesteckt. Aber das zum Beispiel, das ist ja, soll ja so ein bisschen Twitter wohl auf Video oder so sein. Ja, genau. Tweeten, finde ich, ist so ein Begriff, naja, aber Taut, finde ich, das geht gut so von der Hand. Und dann noch mit diesem Begriff Taut it out, also statt Shout it out, Taut it out, finde ich eigentlich so sozusagen von der Catchphrase her, finde ich das ganz gut. Ja. Ja, man muss jetzt gucken, wie man das einsetzt, wenn man das wie Twitter macht, also diese Twitter-Sachen. Ich werde mich anmelden und ich werde auch keine Videos hochladen. Nee, ich auch nicht. Also diese Twitter-Sachen, die gehen ja sogar mir so langsam mal auf die Nerven, andauernd irgendwelche Zitate und der und dies hat das getwittert und das ist jetzt da Worldwide Rank und so weiter. Bei den Tauts, wenn man das so macht, dass da so ein bisschen auch die Fäden mit weitergemacht werden, zum Beispiel so kurze Tauts vor den Matches eingeblendet werden von den Leuten, das wäre ganz nett. Und wenn man dann irgendwie mal eine Meinung von irgendwelchen Zuschauern da mit reinbringt als kurzes Video, das ist natürlich nicht verkehrt. Man sollte es nur nicht übertreiben. Und die WWE übertreibt gerne. Bist du auch noch da? Ja, ich habe gerade gesehen, aber das kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich habe gerade gesehen, in meinem Wikipedia-Eintrag, den ich hier noch hatte, wegen der Matchzeiten, da gibt es ja einen Link, Professional Wrestling Portal. Das heißt, es gibt ein eigenes Portal im Wikipedia im Englischen, nur für das Thema Professional Wrestling. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, der nächste Pay-Per-View nach Money in the Bank ist direkt SummerSlam. Siehst du, habe ich doch gesagt. Danach kommt Night of Champions, danach unser allergeliebter Pay-Per-View Hell in a Cell, dann Survivor Series und dann TLC. Boah, Hell in a Cell sollen sie echt mal abschaffen, ey. Den Pay-Per-View. Was ist denn bei... Also das wird ja jetzt interessant, ob morgen bei Raw neben Brock Lesnar gegen Triple H noch irgendwas anderes für SummerSlam schon mal vorbereitet wird. Bisher gibt es, glaube ich, noch kein anderes Match. Nee, gut, der Pay-Per-View ist ja jetzt auch... Ich weiß gar nicht, wann ist denn der? Warte, wir gucken mal nach, wann denn eigentlich SummerSlam ist und wie viel Zeit man da zum Aufbauen hat. Muss ja irgendwo stehen. Maximal 4 Wochen sein. Ja, 28 Tage, also noch ziemlich genau 4 Wochen. Ja. Ja, da hat man ja ein bisschen. Also auch 4 Shows. Mhm. Wobei jetzt morgen bei der Raw wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob viel aufgebaut wird. Ich denke mal, Brock Lesnar gegen Triple H wird kommen. Ja, also Raw steht dann ja auch vor allem auch so ein bisschen im Licht der Legenden. Ich glaube, man setzt mehr darauf, Leute zurückzuholen und solche tolle Sachen zu bringen, anstatt da groß was aufzubauen. Also man bringt natürlich die Brock Lesnar Triple H Sache zu SummerSlam. Das wird auch sehr, sehr gut und sehr, sehr groß werden, denke ich mir. Ich bin mal gespannt, wie die das in der Raw-Sendung machen, weil am Anfang ist ja diese DX-Reunion mit Triple H und Shawn Michaels. Und dann später ist ja diese Brock Lesnar-Geschichte. Und ob bei der Brock Lesnar-Geschichte dann auf einmal Triple H sozusagen nicht mehr im DX-Gimmick, sondern dann wieder in Anzug als Executive auftritt, da bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen, dass das nicht zu albern wird. Wetter. Das wird man dann, denke ich, einfach so weit genug nach hinten setzen nach dem DX, was ja glücklicherweise die Show eröffnet, dass das gar kein Problem mehr ist. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass Main Event der Raw wird entweder The Rock oder CM Punk gegen Cena. Ja, es gibt ja die starken Gerüchte. Es gibt ja die starken Gerüchte und das wurde so weit geteased und so weiter, dass man da eigentlich schon fast von ausgehen kann, dass The Rock bei dem Match zwischen Punk und Cena eingreift. Ach so, davon habe ich noch nichts gehört. Es gab da einen Tweet von The Rock und auf der WWE-Seite wurde zwar auch irgendwie geteased, wobei ich da nichts von mitbekomme, weil ich auf die Seite eigentlich nicht unbedingt gucke. Das ist interessant, weil ich habe jetzt schon gedacht, wie machen sie das wohl bei CM Punk gegen Cena, weil ich bin mir sicher, dass Cena nicht einfach so klar gegen CM Punk bei der 1000. Raw verliert. Da habe ich schon gedacht, okay, entweder gewinnt Cena wirklich den Titel, wo ich mich ziemlich drüber ärgern würde, ja. Oder aber The Big Show greift ein, aber klar, The Rock macht viel mehr Sinn. Ich fände es so klasse und es ist auch schon wäre fast ein bisschen skandalös, wenn CM Punk die 1000. Raw als Gewinner verlässt und dann am Ende da jubelnd zu sehen ist mit dem Titelgürtel, was man dann aber wahrscheinlich nicht bringt, sondern The Rock jubeln am Ende. Ja, leider. Wahrscheinlich macht The Rock dann Cena und dann hätte in dem Fall Cena durch Disqualification das Match gewonnen, aber nicht den Titel, ne? Mhm. Es sei denn, der Ref liegt dann und man bringt dann noch irgendwelche Sachen, da kann man ja alles machen dann. Was noch klasse wäre, wenn The Rock am Ende feiern würde und man hätte noch 5 Minuten Sendezeit und dann kommt noch Stone Cold rein, verpasst ihm Stunner und Stone Cold verlässt die 1000. Raw als Jubelnder. Ja, das glaube ich nicht. So, was steht uns noch bevor? The Rock ist da, Cena, hoch, jetzt ist das Bildchen wieder weg. Die Ex, Brock Lesnar, Triple H, Cena Punk. Daniel Bryan Hochzeit. Genau, The Wedding of Daniel Bryan mit AJ. Das ist ja der eigentliche Main Event. Da werden bestimmt auch noch einige Eingriffe und Unterbrechungen zu sehen bekommen. Hast du denn die Videos bei SmackDown gesehen? Ja, wunderbar, oder? Ehrlich. Wunderbar gemacht. Herzberührend. Das ist da hat man eigentlich der besten Wrestler, technisch, und dann muss der sich mit so einem Blödsinn auseinandersetzen. Aber er macht das gut, ne? Finde ich klasse. Also, so auch so von seinen Promos her ist der Daniel Bryan auch gut, also nicht nur als Wrestler. Mhm. Der ist super. American Dragon. Aha. Oh. Das war damals der Spitzname bei Ring of Honor. So, was gibt es noch bei Raw, was schon angekündigt ist? Und zwar gab es ja bei der 999. Raw dass denn die Umfrage, wer denn den Titel verteidigen soll bei der 1000. Jubiläums-Raw. Entweder Layla, also ihren Women's Title, ihren Divas Title heißt er ja, Christian den Intercontinental Title oder Santino den United States Title. Es haben erschreckend viele Leute für den Divas Title gevotet, aber Christian konnte sich durchsetzen. Also Christian wird seinen Intercontinental Titel auch verteidigen in einem Match. Das könnte ein schönes Match werden. Ich denke, die bekommen auch ihre Zeit. Gegen wen auch immer. Ja, die Frage ist, wer der Gegner wird. Ist es Cody Rhodes oder ist es jemand anders? Und was beim Wrestling Observer in der Radioshow gesagt wurde, man möchte unbedingt bei der 1000. Raw-Sendung einen Titelwechsel haben und deshalb wurde dies ausgewählt. Und im Prinzip hat sozusagen der diese Telefonumfrage oder Internetumfrage gewonnen hat, hat im Prinzip seinen Titel verloren. Das ist auch blöd, ne? Also ausgerechnet der eigentlich gewonnen hat, Christian, der wird jetzt wahrscheinlich seinen Titel verlieren. Ja, mal sehen. Interessant wird dann noch, wer denn der Gegner wird. Man könnte es ja auch, um es dann noch ein bisschen spannender zu machen, Fatal Four daraus machen. Nee, das machen sie nicht. Ich glaube, zu viel wollen sie auch nicht, weil dann lenken sie natürlich auch so ein bisschen von den anderen Sachen ab und den Intercontinental-Titel, den wollen sie nicht so wichtig machen. Aber die WWE überfüllt ja gerne, also man weiß ja nie. Und dann wird auch noch ein permanenter General Manager genannt. Ach, das wusste ich auch nicht. Nee, man hat ja vor einigen Wochen da Hornswoggle noch rausgebracht. Ich dachte, das würde jetzt feststehen, dass das für immer Hornswoggle bleibt. Ja, das war eine Katastrophe. Furchtbar. Naja, auf jeden Fall steht hier auf der Liste noch, man kann auf der WWE-Seite auch abstimmen. What are you most psyched for on Raw on 1000 on Monday? Daniel Bryan, AJ's Wedding, The X-Reunion, Rock's Return, Brock Lesnar's Response to Triple H, John Cena cashing in on CM Punk, Naming of a Permanent GM oder Christian defending his Intercontinental Title. Wofür stimmen wir denn mal ab? Also ich finde... Auf was sind wir denn most psyched? Eigentlich finde ich, also mich persönlich, weiß ich gar nicht, also entweder The Rock oder Brock, eins von beiden. Eigentlich lieber Brock Lesnar, muss ich sagen. Aber da bin ich sicherlich einer der wenigen. Weiß es nicht, ich freue mich sehr auf Cena's, aber ich würde auch sagen, Brock Lesnar's Response to Triple H, da freue ich mich drauf. Ich vor allen Dingen, dass Brock Lesnar richtig gut in Form ist, dass er selber dabei ist, dass Paul Heyman mit dabei ist. Ich habe auf Submit gedrückt und das Interessante ist, man kann sogar schon die Ergebnisse sehen. Ja, das kann man ja meistens bei den Umfragen, da kriegt man das Zwischenergebnis. Sag mal, wie das jetzt... Nee, eigentlich eher nicht. Eigentlich macht die WWE das jetzt oft so, dass es erst irgendwie in den Shows dann bekannt wird. 1% für Christian und sein Intercontinental-Titel. 5% für Brock Lesnar. 8% sind dann einmal für GM, 8% sind für die Heirat. 20% für DX. 29% für Cena, Punk und 29% und Gewinner Rock. Das ist komisch, ne? Wenn man bedenkt, dass, dass Brock Lesnar so viel Geld von der WWE bekommt. Mhm. Und dass The Rock nach dieser Raw wahrscheinlich erstmal wieder Monate weg ist. Zumal The Rock ja und erst vor kurzem nochmal da war. Und Brock Lesnar ja bei SummerSlam ja eigentlich die Leute zum Kaufen des Pay-Per-Views bringen soll, dann ist das schon verwunderlich. Aber es wurde auch in den letzten Sendungen nicht wirklich beworben. Also es wurde immer mal so zwischendurch eingeblendet, aber irgendwie so richtig wichtig gemacht wurde das nicht. Das ist komisch. Sinnvoll, aber gut, WWE muss es selber wissen. Die haben das ganze Geld für Brock Lesnar ausgegeben, wenn sie nicht der Meinung sind, dass sie das auch wieder reinholen wollen. Selber schuld. Na seltsam. Naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Raw. Ich werde die auch dann live gucken. Und ich werde arbeiten. Und dann muss ich, wenn ich arbeite, muss ich vorher nachts auch schlafen. Ja, das ist klar. Ich werde die live gucken und ich werde mich dann am Dienstag mit dem lieben Matthias wieder melden, wie ich das schon zu WrestleMania gemacht habe. Macht der seinen Podcast auch noch regelmäßig? Der macht seinen Podcast auch noch regelmäßig und wir werden dann in einer Sendung das Ganze mal niederprasseln lassen, was da so passiert ist. Und wir beide werden da dann natürlich am nächsten Wochenende auch nochmal drüber quatschen. Ja, ich hoffe, dass das nächstes Wochenende klappt. Das könnte eventuell ein bisschen zeitlich ein bisschen eng werden. Kann ich noch nicht hundertprozentig garantieren. Aber ich sag dir dann noch rechtzeitig Bescheid. Jo. Naja, wir werden uns Mühe geben. Ja. Ja, und damit sind wir dann auch ziemlich am Ende und das passt zeitlich. Abendbrot machen und dann muss ich noch ein bisschen was für die Arbeit machen und dann will ich auch noch kurz was lesen. Was liest du denn momentan? Ist es was für die Arbeit? Nee, das ist, ich habe mal am, als ich gestern in der Stadt war, habe ich mal ausnahmsweise mal wieder ein Taschenbuch gekauft. Mhm. Und zwar heißt das, weil von den letzten Büchern, die ich mal gekauft habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte jetzt endlich mal dieses mit dem 100-Jährigen dann aus dem Fensterstieg gelesen und habe mich, weil ich dachte, das hast du ja mal von mir bekommen und dachte, jetzt ist das so schon seit Monaten da auf Platz 1 der Bestsellerliste, jetzt liest das auch mal. Ich habe mir das für ein Kindle geholt und fand zwar die Geschichte sehr gut, also waren ganz tolle Ideen so mit dabei, aber ich fand, es war nicht besonders gut geschrieben. Man stolperte manchmal etwas über die Formulierung, also der Lesefluss war nicht astrein, aber ich glaube und finde, das ist ein Buch, da könnte man auch in 10 Jahren noch sagen, ach ja, das Buch, und das, ich fand das sehr gut, das liegt auch noch hier, also ich habe das nie verkauft. Mich hat es, wie gesagt, von der Sprache ein bisschen enttäuscht. Ich lese jetzt von Klaus Modig, das Buch Sunset. Das handelt von dem Schriftsteller Feuchtwanger, der ja während der Nazi-Zeit dann ausgewandert ist und spielt in den 50er Jahren. Wie er in Kalifornien quasi ist und da wohnt und dann kriegt er ein Telegramm, dass Bertolt Brecht gestorben ist. Und das wird jetzt so in Rückblenden, wird, denke ich mal, so das Leben von ihm und Brecht so ein bisschen erzählt. Und das ist bisher, also ich habe jetzt heute Morgen das erste Kapitel gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist ein kurzes Buch, weil ich, wie gesagt, bei dem letzten bisschen enttäuscht war, das hat unter 200 Seiten und ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Hat eine sehr, sehr gute Sprache. Aha. Ein bisschen anspruchsvoller. Ja, ich bin hier gerade bei Amazon gucken, ich sehe das schon direkt. Anspruchsvolle Literatur. Naja, ich habe ja jetzt Ferien. Was hat das da für eine Bewertung? 3 Bewertungen und 3x5 Sterne. 3x5 oder 4? 3x5. Okay. Naja, ich habe ja jetzt Ferien, also ich werde jetzt auch wieder mehr anfangen zu lesen. Und das letzte, was du gelesen hast? Ich habe gestern Abend was durchgelesen, da müsste ich eigentlich erstmal gucken, wie das überhaupt nochmal hieß. Weil ich habe keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch, aber nicht der Titel. Ich habe es auf dem Kindle gelesen, da sieht man den Titel ja nicht so oft, wenn es sowieso immer darauf bleibt. Archiv-Items, oder kann jetzt ein bisschen dauern. Gute Vorbereitung, muss man sagen. So, red mal ein bisschen. Nee, ich bin jetzt gerade hier ganz konzentriert am Brötchen schmieren. Ach so, ja gut, das ist natürlich eine gute Entschuldigung. Wobei, die Leute haben ja auch, ich habe es jetzt schon gefunden, die Leute fordern ja... In der Zwischenzeit nochmal deine wichtigsten Schulnoten vom letzten Zeugnis. Nee, ich glaube nicht, ich habe es ja jetzt schon gefunden, zum Glück. Die Leute fordern ja auch Ruhe, wir können ja jetzt auch ein bisschen Ruhe bringen. Ich habe gelesen, Subterra, also unter der Erde, wenn man das mal aus dem Lateinischen übersetzt, denn soweit komme ich sogar noch, von James Rowlands, das ist ein Autor, der schreibt viel so diese Abenteuersachen, die man so im Bücherladen gerne als Taschenbuch da stehen sieht. So diese Abenteuersachen mit Diamanten und solchen gefundenen Statuen und sowas. Das ist ein Debütroman von dem, der ist schon einen Ticken älter. 10, 15 Jahre, der wurde jetzt nochmal neu veröffentlicht. Und mein Freund hat mir den Autoren empfohlen, also habe ich mir da mal den Debütroman von geschnappt. Das war so eine Geschichte von wegen, hier, da wird was gefunden unter der Erde, schicken wir da so ein Forscherteam hin und dann passieren da unheimliche Sachen. Das hast du schon als Film und als Buch hast du das schon mehrmals gelesen und gesehen, aber das hat sich gut weggelesen. Also der kann wirklich nett, gut schreiben, schön flüssig und so weiter. Es war spannend, es hat so ein paar nette Wendungen, also letztlich nichts, was jetzt bleibend ist, aber konnte man gut lesen. Also so gute Unterhaltung. Genau, gute, seichte Unterhaltung. Es ist jetzt auch nur ein Debütroman. Ich werde mir wohl, da ich das Angebot eh bekam, auch noch die anderen Bücher von dem da mal ausleihen und lesen. Mhm. Und dann wollen wir doch mal sehen. Naja, über das Neuangefangene werde ich dann am besten nächste Woche berichten, da ich da jetzt vor der Aufnahme eh erst ein paar Seiten von gelesen habe. Da lohnt sich jetzt noch nicht, dazu erwähnen. Bis dahin habe ich dann hoffentlich auch das Sunset durch. Ja. Mal gucken, ob ich die Woche zum Lesen komme. Ja, ich habe ja jetzt Ferien, ich werde jetzt viel lesen, also vielleicht kann ich nächste Woche schon viel erzählen. Ich habe mir mal ausnahmsweise wieder einen Rolling Stone gekauft, diesen gute Geschichte über die Occupy-Bewegung drin. Auch relativ ausführlich. Habe die aktuell Musikexpress hier liegen. Die kaufe ich momentan ganz gerne mal. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man Spotify hat, dann kann man da ja eigentlich in jedem Artikel mal die Musik dazu hören. Das ist ganz schön. Ja, der Rolling Stone hat mich mehr interessiert wegen der Occupy-Geschichte, hat hier mit Musik eigentlich nichts zu tun. Nee. Naja. Also, ja. So, dann müssen wir mal zum Ende kommen. Ja, müssen wir wohl, ne? War schön, wieder aufzunehmen und wir werden das jetzt wieder auf jeden Fall regelmäßig machen. Ja, dann will ich ja mal gucken, ob du dich daran hältst. Werde ich auf jeden Fall. Also am Dienstag werde ich mich wieder mit Matthias melden. Die Folge, die wird dann, je nachdem wie ich das schaffe, zum Mittag oder abends kommen. Ja, wenn du die bei dir auch reinlädst, dann kriege ich die über iTunes automatisch. Ansonsten, wenn ich da extra auf irgendwelche Webseiten gehen muss, dann schaffe ich das mal nicht. Da denke ich dann nicht. Brauchst du nicht. Die wird als Dropkick Drama offiziell unter anderem erscheinen. Und ja, mal sehen, ob wir uns dann nächstes Wochenende wieder hören. Ansonsten sind wir in zwei Wochen... Erinnere mich mal daran, dass ich nächste Woche, nachdem wir heute über Bücher gesprochen haben, dass ich dir nächste Woche erzähle, wie mir das Anna Netrebko-Konzert, wo ich ja immerhin über 300 Euro für die Karte bezahle. Hinter dem Pfeiler. Das werde ich dir dann erzählen. Das erzähl da werde ich auf jeden Fall dran denken. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Siehst du, da haben wir auch mal einen Cliffhanger. So. Ja, absolut. So, die letzten Worte gehen wie immer früher an dich. Palim, Palim.